Kommt man von einem Vulkan aus in die Erde hinein? Vulkane sind Stellen, an denen glutflüssiges, geschmolzenes Gestein aus dem Erdinneren an die Oberfläche austritt. Wo ein Vulkan ist, gibt es also eine direkte Verbindung von der Oberfläche der Erde in ihr Inneres. Trotzdem kann man nicht mal eben durch einen Krater ins Erdinnere hineinspazieren. Vulkane sind massive Berge, die zum allergrößten Teil aus erkalteter, also steinharter Lava bestehen. Selbstverständlich gibt es in einem aktiven Vulkan auch Magma, aber es ist in Gängen und Kammern verborgen. Man bräuchte also, um in einen Vulkan und hinterher in die Erde einzutauchen, nicht nur ein extrem hitzefestes U-Boot, sondern auch noch einen Superbohrer an dessen Spitze. Leider kann man so ein U-Boot heute noch nicht bauen. Und es ist ungewiss, ob man es jemals kann. Aber wir können uns immerhin vorstellen, wie es wäre, mit einem solchen U-Boot in die Erde einzudringen. Unser U-Boot würde an einem Vulkan mit einem frischen Lavasee starten. Lavaseen gibt es zum Beispiel auf Hawaii. Sie sehen fantastisch und ein bisschen unheimlich aus. Ganz schwarz, mit rot glühenden, fast 1400 Grad heißen Stellen darin. Und sie können bis zu 100 Meter tief werden. Auch wenn sie Seen genannt werden, kann man ein Bad in einem Lavasee wirklich nicht empfehlen. Selbst wer nur kurz die Zehenspitze hineinhielte, hätte hinterher keinen Zeh mehr. Auch Lavaseen kühlen allerdings ab. Dann werden sie steif und bekommen eine Kruste wie ein Pudding. Unser Lavasee ist noch ziemlich flüssig. Und wir tauchen mit dem U-Boot bis auf den Grund. Viel sehen können wir nicht. Der See glüht rot vor unseren Bullaugen, bis wir an seinen Grund kommen. Jetzt wird es Zeit, den Bohrer einzuschalten, um in das Innere des Vulkans zu gelangen. Wir stellen das Boot senkrecht, schalten den Bohrer ein und los geht's. Wir sagten es schon, ein Vulkan besteht in seinem Inneren aus festem Gestein. Nur der kleinste Teil ist geschmolzen. Das U-Boot bohrt sich durch dieses grauschwarze Gestein hindurch, bis es irgendwann auf etwas Flüssiges stößt, einen Schacht oder eine Kammer mit Magma. Solche Kammern sind Zeichen dafür, dass ein Vulkan noch aktiv ist und ausbrechen kann. Das U-Boot dringt nun tiefer ein und verlässt den Bereich des eigentlichen Vulkans. Es gelangt in eine Zone, die wir die Erdkruste nennen. Sie umgibt die ganze Erdkugel wie die Schale ein Ei. Auf den Kontinenten ist diese Kruste zwischen 30 und 50 Kilometer dick. Im Ozean ist sie viel dünner, etwa 7 Kilometer. Aber auch 50 Kilometer sind nicht gerade viel. Um 50 Kilometer zu überwinden, fährt man mit dem Auto nur eine halbe Stunde. Diese dünne Schicht muss alles halten, was auf der Erde steht. Wolkenkratzer, Kathedralen, große Fabriken und Kraftwerke und vor allem die großen Gebirge wie die Alpen oder die Rocky Mountains. Alles steht auf der Erdkruste. Das heißt, an vielen Stellen der Erde liegt über der Erdkruste noch wie ein weicher Teppich eine weitere Schicht, das Erdreich. Hier können wir mit der Schaufel Löcher buddeln, hier leben Maulwürfe, Regenwürmer und Mäuse. Hier wächst der Rasen, auf dem man Fußball spielen kann, und hier liegt auch der Dreck, den man danach in die Wohnung bringt. Wir bohren uns weiter in die Tiefe. Die Erdkruste sieht grau-schwarz aus, manchmal ein wenig rötlich, und sie besteht wie die Alpen aus Granit und einem Material namens Gneis, ist also ziemlich stabil. In der Kruste liegen viele verschiedene Steine, für die sich Mineralogen, aber auch Ingenieure interessieren und die zum Beispiel Kupfer, Eisenerz oder Zink enthalten können. Man findet dort aber auch Mineralien, für die sich eher Prinzessinnen und Gangster interessieren, wie Diamanten, Silber und Gold.